WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, eine volle Woche ohne Feiertag. Diese Woche schön, dass ihr dabei seid und wir beginnen mit einer freien Themennacht heute am Montag. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Ich würde ganz gerne mit Leuten sprechen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. In Ostdeutschland, in Süddeutschland, in Bayern, in zum Beispiel in den Städten Grimma oder Passau. Also wenn ihr auch gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Mario und Mario ist 46. Hallo Mario. Hallo Domian. Hallo Mario. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine Lebensgefährtin. Die... Ja. Verstorben ist. Vorhin war ich nicht so aufgeregt, oder? Ja, ist auch völlig normal, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat. Wann ist deine Lebensgefährtin verstorben? Am Samstag, am Kindertag. Am Samstag? Ja. Ja. Ist sie plötzlich verstorben? Ja, kann man so sagen. Also sie hatte keine lange Krankheit vorher gehabt? Ich muss ganz kurz Luft holen Letztes Jahr im November, ich wurde operiert an der Schulter und am nächsten Tag oder Abend hat sie schwere Blutungen bekommen. Sollte eigentlich sich um mich, um meine Krankheit kümmern. Und weil du ja operiert worden warst. Ja, genau. Ja, genau. Und wurde dann mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Und das Erste, was die Ärzte gesagt haben, es ist höchstwahrscheinlich Krebs. Wo hatte sie die Blutungen? Also wie eine Frau, normale Blutungen. Ach so, aus dem Unterleib, ach so. Ja, das war das waren Brocken. Ich habe mal gesagt, wie als wenn man ein Schwein schlachtet, so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber ich war ja selber noch so benommen und habe auch Mittel bekommen, dass ich diese Schmerzen nicht habe. Und ich habe sofort dann gesagt, ich muss einen Arzt holen und, ne. Was? Naja, der Leidensweg, der fing dann eigentlich erst an. Ne? Das war der richtige Anfang vom Ende, sag ich mal. Ne? Also, was hat man dann diagnostiziert? Dann hat man ihr gesagt, sie hat Gebärmutterhalskrebs. Aber der wiederum ist ja auch heilbar. In dem Sinne, wo man sagt, man kann Bestrahlung machen, man kann Chemo machen oder operieren. Und dann haben sie sich entschlossen, erstmal eine Operation zu machen und zu biopsieren. Dann wurde es eingeschickt und dann wurde was festgestellt, was auch sehr selten ist. Sehr selten. Also eine seltene Krebsart. Seltene Krebsart. Aggressiv, schnell wachsend. Wurde da schon der Verdacht geäußert, dass der Krebs zu diesem Zeitpunkt schon gestreut hatte? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, ihr wart am Anfang, das war natürlich ein Schock, die Diagnose, aber ihr hattet Hoffnung, dass man das in den Griff bekommt? Ja, wir haben gedacht, es wird operiert und dann wird eben eine Chemo oder eine Bestrahlung gemacht, weil wir beide auch mit sowas noch nie Kontakt hatten, dass jemand jetzt Chemo hat oder so, ne? Das wurde auch dann gemacht, eine Chemotherapie? Nein, das wurde jetzt mal operativ entfernt. Ja. Dann wurde sie entlassen, Aber während der Operation sind auch zwei Komplikationen aufgetreten, dass sie beide Nervenenden verletzt haben, dass sie auch nicht mehr laufen konnte. Mhm. Sie konnte gar nicht mehr laufen? Nee, sie konnte die Füße nicht mehr hoch machen. Also sie konnte im Prinzip gar nicht mehr fast. Mhm. Es ging ohne das Stützen, beide Arme und sie konnte alleine nicht mehr laufen. Das war auch noch passiert. Das war eine Folge von einer Unterleibsoperation. Ja. Und diese Operation ist so wie, wir haben ja auch zwei Tiere gehabt, zwei Hunde, und ja, die werden so auf den Tisch geschnallt, Arme, Beine wird von sich genommen, so dass die Operateure auch richtig operieren können. Sie horizontal, vertikal, und dabei haben sie eben die Nerven verletzt. Mhm. Ne? Jetzt ist deine Frau, deine Lebensgefährtin, deine Freundin, dein Lebensmensch ist am Samstag gestorben, sagst du. Ja. Das heißt, nach dieser Operation gab es dann heftige Rückschläge und es wurde immer schlimmer. Nach dieser Operation gab es Rückschläge in dem Sinne, sie hat, dachte immer, sie kann nicht auf Toilette gehen, und der Frauenarzt sagte, na, ich gebe ihm was zum Abführen, und ja. Nach 4 Wochen hatten wir einen Termin, und sie hatte auch noch eine Bandscheibenproblematik, schon mehrere Jahre, ne, weil sie, muss ich dazu sagen, nur 1,43 groß war. Mhm. Für mich 3 Meter. So viel stark war sie. Wann war euch denn klar, Mario, dass es jetzt eigentlich keine Rettung mehr gibt? Seit wann wusstet ihr das? Seit wann wir das wussten? Mhm. Als wir dann nochmal eine Folgeuntersuchung hatten wegen den Bandscheiben, sind wir an einem Tag 16 Stunden unterwegs gewesen und im Prinzip wieder ins Krankenhaus gelandet, wo sie operiert wurde. Und ich habe gesagt, sie möchte so lange da bleiben, bis das geklärt ist. Und da wurde diagnostiziert, dass der Krebs nachgewachsen ist. Und am Nierenstamm, man muss sich vorstellen, wie eine Ranke hochgewachsen ist. Ah ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Wann war das? Das war im Dezember. Ach, schon im Dezember. Das ging dann ja doch sehr Schlag auf Schlag alles. Ja. Dann heißt das, heißt dann wurde sie in die Strahlenklinik überwiesen. Mhm. Dort wurde denn, normalerweise dauert es ja so 4 bis 6 Wochen nach der OP, bevor man da was machen kann. Und dann wurde sie dort sofort hin überwiesen. Dann wurde gleich angefangen mit einer Strahlentherapie und gleichzeitig mit einer doppelten Chemo. Also, das sagt mir, dass deine Lebensgefährtin sehr schwere Zeiten hinter sich hat. Sie hat das sehr, sehr gut gemeistert. Die Ärzte haben gestaunt, dass sie überhaupt dieses so überstanden hat. Mhm. Sie hatte 30 Mal Bestrahlung. Mhm. Sie hat Chemo bekommen mit einer Spülung. Sie hat innerhalb von 2 Tagen 15 Kilo zugenommen an Wasser. Und das musste dann auf Toilette gehen, jeden Tag. Also 3 Kilo am Tag hat sie wieder abgenommen. Ist und dann wurde sie entlassen aus der Strahlentherapie. Mhm. Schlechte Blutwerte. Dann mussten wir im Februar bei Wind und Wetter und diese Belastung jeden Tag zur Blutkontrolle. Dann hat sie Blut bekommen, dann hat sie Plasma bekommen, dann hat sie Weichenblut. Ich merke, es war sehr schlimm und es war sehr, sehr belastend. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre sie früher gestorben. Ist sie am Samstag im Krankenhaus gestorben? Nein, sie wurde am Donnerstag nochmal untersucht, weil sie eine Müdigkeit hatte, und da wurde vermutet, dass sie zu wenig rote Blutkörperchen hatte, und ihre Schulfreundin, die hatte Labordienst sogar, und die sagte, deine Blutwerte sind sogar besser geworden. Ist sie dann wieder nach Hause gekommen danach? Nein, sie sollte eigentlich da bleiben, auf der Palliativstation. Mhm. Aber sie ist nicht da geblieben. Nein, wir haben das alles vorher besprochen. Und sie war auch, naja, sie war an dem Tag sehr müde morgens. Mhm. Und hat es auch verneint. Und ich habe ihr das versprochen, dass sie auch nicht dort bleibt. Das heißt, sie ist dann zu Hause gestorben? Sie ist zu Hause gestorben, ja. Warst du dabei? Ja. Wie lange wart ihr zusammen, ihr beiden? Wir sind, also jetzt im Februar waren es 9 Jahre. Mhm. Habt ihr Kinder gemeinsam? Nein. Sie hat 2 Kinder aus erster Ehe, einen Sohn, der Erstgeborene und eine Tochter. Und ein Enkelkind, das wird jetzt im August 3. Und ein Enkelkind ist noch unterwegs, das ist in 6 Wochen ungefähr. Da. War sie bis zum Schluss bei Bewusstsein? Fast. Bis 24 Stunden vorher war sie bei Bewusstsein. War ihr nicht klar, dass sie stirbt? Ja. Konnte sie gehen oder hat sie sehr schwer kämpfen müssen? Also ich kann sagen, wir waren am Mittwoch bei unseren Chefs. Ich bin ja auch Rentner, ich habe auch schon schwere OPs hinter mir am Rücken. Und sie saß neben mir und die Chefs fragen, wie geht's dir? Gut. Und ich bin zusammengebrochen. Also nach außen hin war sie sehr stark. Ja. Aber dennoch die Frage, konnte sie in der Phase des Sterbens, hast du den Eindruck gehabt, dass sie gehen dann auch wollte? Oder war es sehr, sehr schwer für sie? Es war für sie nicht schwer. Sie hat sich das, also am Freitagabend habe ich sie noch gebadet. Das hat sie auch sehr genossen. Sie hat auch abends immer auf der Couch bei mir, mit meinen Kissen, meine Zudecke. Und dann sind wir rüber zum Schlafen. Und am Samstag konnte sie mit mir noch auf die Toilette gehen, auch noch morgens um 7. Und wie alt ist deine Partnerin geworden, Mario? Ich wäre jetzt am 30.06.44. Also sehr jung noch. Ja, zu jung. Und wie lange hast du sie dann noch in der Wohnung behalten, nachdem sie verstorben war? Sie war um 11.45 Uhr verstorben. Und sie war bis um 18.30 Uhr ungefähr. Also es hat auch gedauert, bis der Arzt kam, der sie nochmal untersucht hatte. Sind da noch andere Leute gekommen? Sind ihre Kinder noch gekommen? Also, die Eltern waren hier. Soweit war. Die Tochter war noch hier, die Hochschwangere. Ich habe mir sehr, sehr viel Sorgen gemacht. Und weil sie eben diese Schwangerschaft auch hat. Aber sie war dann im Kreis ihrer Lieben, so kann man das sagen, als sie gestorben ist. Ja. Und der Notarzt wollte sie erst mit auf die Palliativ nehmen und meinte zu mir, es ist jetzt eigentlich nicht mehr an dem, wo wir sagen, sie würde versterben unterwegs. Und das wäre nicht menschenwürdig. Und dann war es sicher eine gute Entscheidung, dass sie zu Hause geblieben ist. Ja, das hatten wir uns auch beide so. Ja, das glaube ich auch. Mario, das tut mir total leid. Sie ist so jung noch gewesen und wenn man so eine intensive Leidenszeit hinter sich hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und du hast ja auch nur einen Teil erzählen können, sodass wir alle eine Ahnung haben von dem, was du oder was ihr mitgemacht habt. Und du stehst ja jetzt unter Schock und bist noch völlig außer dir. Es tut mir total leid und mein tiefes Mitgefühl und Beileid möchte ich dir aussprechen. Du weißt ja, dass wir hier etwas begrenzt sind in der Zeit, während wir uns hier unterhalten auf dem Sender. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir dich jetzt nochmal anrufen und in Ruhe noch ein wenig im Hintergrund mit dir sprechen können. Aber was mir noch ein großes Bedürfnis ist, weil, ich weiß nicht, ein letzter Wille, wie gesagt, sie ist ja auch vom Krankenbett in mein Bett gegangen noch. Aber was mir noch ein Bedürfnis ist, wir waren zur Jugendweihe zu jemandem eingeladen und sie hatte selbst in dieser schweren Stunde noch Worte für andere. Da war also eine Freundin mit ihrem Freund und der ist schwer erkrankt und da hat sie noch sogar einen Brief geschrieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, also dass ein Mensch, der so schwer krank ist, noch andere Leute Mut macht. Ein guter, mitfühlender Mensch war sie. Sehr. Ja. Lieber Mario, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Anna zurückgerufen und ihr könnt dann weiter in Ruhe sprechen. Viel Kraft wünsche ich dir von Herzen. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und ich bin verbunden mit Ela und Ela ist 36. Guten Morgen, Ela. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ela. Ela, um was geht's bei dir? Ja, um die Trennung von meinem Noch-Ehemann. Wie lange wart ihr denn zusammen? Fast 15 Jahre. Die Trennung von dem Noch-Ehemann. Wer will sich denn jetzt von wem trennen? Am Anfang wollte ich erstmal eine Pause haben. Mhm. Warum? Das war im April letztes Jahr. Mhm. Und warum? Ich weiß nicht, wir hatten so viele Schwierigkeiten mit unserem Hauskauf. Ist da einiges schiefgelaufen. Und wir haben auch nie wirklich über Probleme geredet. Das wurde halt immer unter dem Familienteppich gekehrt. Mhm. Und dann haben wir das Haus verkauft und dann brauchte ich erstmal eine Pause. Mhm. Und ich war auch, oder bin auch noch schwer krank. Was hast du? Ja, Panikattacken, Angstzustände. Also seelisch erkrankt. Ja. Mhm. Und auch sehr depressiv im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, was es halt alles so mit sich bringt. Also dann wolltest du dich zunächst trennen und hast es auch getan, eine Weile? Und, ja. Und dann, was ist dann passiert? Ja, dann wollte er dann irgendwann, dass ich ausziehe. Und ich habe das also, und auch, dass ich die Kinder bei ihm lasse, weil ich halt psychisch nicht so gut drauf war. Wie viele Kinder sind das? Zwei. Wie alt? 9 und 13. Ja. Und dann bin ich dann im Januar ausgezogen. Mhm. Und da habe ich schon zu einem meinen Freunden und zu ihm gesagt, also so ungefähr, wenn er mich zwingt, hier in diese Wohnung zu ziehen, dann ist alles vorbei. Also dann gehe ich unter sozusagen. In der Wohnung, in der du jetzt wohnst? Ja. Mhm. Und so ist es im Moment auch. Also, das heißt, er ist eisern geblieben, ihr seid nach wie vor getrennt? Ja. Mhm. Und du würdest aber eigentlich gerne wieder zurückgehen? Ja. Also es gibt nichts, was ich nicht dafür machen würde. Wie sieht denn euer Kontakt im Moment aus? Ja, das ist so ein bisschen mein Problem, weil er macht immer so auf gut Freund, ne? Also er fährt mich zum Arzt, weil ich halt auch ziemlich Probleme mit Arztbesuchen habe, also was das alles so angeht. Und das heißt, ihr seht euch sehr oft? Wir sehen uns sehr oft, also wir sehen uns 3-4 Mal die Woche. Ja. Thematisierst du dann eure Beziehung? Also ich habe es eine ganze Zeit lang außen vor gelassen und habe halt, weil meine Freundin sagt immer, ja, Freundschaft ist ja besser wie gar nichts, ne? Oder wie streiten oder was weiß ich. Und ich habe immer gesagt, dass ich will nicht seine beste Freundin werden, ne? Möchtest du nicht? Nee. Nein. Also ich will ihn schon zurück. Also ein bisschen würde ich die Zeit jetzt zurückdrehen, sagen wir mal. Hast du ihm das in der letzten Zeit so klar gesagt, ich will dich zurück? Also ich habe jetzt mal angefangen, weil meine beste Freundin, die sagt dann immer, dann sag ihm das doch nochmal und Was sagt er denn dann? Er sagt, also weil ich ja zwischendrin eine andere Beziehung, kann man das nicht nennen, jemand anders hatte, der könnte mir das nicht verzeihen. Ach, du hattest zwischendurch jemand anderen? Ja, also als ich ausgezogen bin, da... Das wundert mich jetzt, wo du so leidest an der Trennung. Ja, das war so eine Zeit, da ging es mir eigentlich wieder recht gut und... Wie hast du denn diesen anderen Mann kennengelernt und wo? Ja, das... Klingt jetzt wie in einem schlechten Film. Es war meine erste große Liebe. Mhm. Mit 14 damals. Und der hat mich über Facebook halt angeschrieben. Mhm. Und der hatte das irgendwie so mitbekommen. So hintenrum und hatte da mal so angeklingelt. Und. Aber ja, die Sache ist jetzt schon wieder gelaufen. Die war eigentlich schon gelaufen, bevor es wieder angefangen hat. Ja. Weiß dein Mann davon? Ja. Ja. So, aber nochmal auf die Frage zu, wenn du sagst, du möchtest gern zurück, was antwortet er? Also von ihm kommen eigentlich immer nur dieselben Antworten. Er sagte mir, er kann mir das nicht verzeihen, dass dieser andere Mann da irgendwann im Spiel war. Und? Ich wollte halt so viel machen, als ich ausgezogen bin. Aber Therapie und mir einen Job suchen und was weiß ich, aber ich krieg das irgendwie, Ich frage deshalb nochmal nach, weil es kann ja nicht sein, dass das nur der Grund ist, weil du zwischendurch da mal jemand anderen hattest. Doch, das ist sein Grund. Ja, ich glaub ihm das nicht. Ich meine, du warst getrennt von ihm. Ja, aber er sagt immer, ich wäre fremdgegangen. Ja, aber das ist doch völliger Quatsch. Das Kuriose ist, er wollte mal irgendwie, da hat dann irgendwann mal gesagt, ja, meine beste Freundin, die war zu dem Zeitpunkt auch solo und da hat er gesagt, ja, die ist ja ganz nett und dann hat er versucht, mit ihr da irgendwie anzubändeln und die hat das aber abgeblockt wegen mir und dann habe ich dann zu ihm jetzt auch mal gesagt, also hättest du es ja auch gemacht. Natürlich. Wenn sie das mitgemacht hätten, das wäre was anderes gewesen. Mhm. Also ich halte das für ein Scheinargument, wohinter er sich verbirgt, versteckt. Letztendlich ist ja viel entscheidender eure Beziehung. Was ist mit eurer Beziehung? Liebt er dich noch? Ist das reparabel, was da früher zwischen euch kaputt gegangen ist in all den Jahren? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er auch will, dass wir nochmal irgendwie. Aber er kommt nicht aus sich raus. Aber woher hast du das Gefühl? Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Oder ist das ein Wunschdenken? Nee, ich und auch alle anderen sagen das. Also meine Freundinnen und die sagen das nicht nur, um mich da jetzt irgendwie glücklich zu stimmen oder so. Du hast dich ja von ihm getrennt. Da ist ja einiges gewesen. Du hast es mit dem Hausbau gerade erzählt, wo ihr euch da irgendwie auf die Nerven gegangen seid. Was war das Schlimmste für dich, was du damals an ihm kritisiert hast, was dich am meisten belastet hat? Ja, das waren halt immer so Kleinigkeiten, ne? Wir haben nie irgendwie großartig was mit den Kindern gemacht und auch nicht für unsere Beziehung. Wir sind nie weggegangen oder sonst irgendwie was. Und auf einmal geht das alles. Mhm. Naja, er macht jetzt 1000 Sachen mit den Kindern, wo ich dann immer denke, ja super, die machst du jetzt nur, damit du gut dastehst. Mhm. Aber das wäre jetzt was ganz was anderes. Und wie lief das so in den letzten Jahren, als ihr zusammen wart, sexuell? Immer gut eigentlich. Also gut. Könnte ich nicht sagen, dass das irgendwie also der Knackpunkt war. Jetzt wohnst du allein in einer Wohnung, die du hast, diese Wohnung. Ja, ich hasse es. Da hast du Wohnung. Deine Kinder sind bei ihm. Ja. Er wirft dir albernes Zeug vor, nämlich dass du da mit dem irgendwas hattest, obwohl du in dem Moment frei warst und du konntest tun, was du wolltest. Ja. Und du hast das Gefühl, dass er vielleicht irgendwie doch noch auch will. Ja, aber kannst du ihn denn vielleicht animieren, zusammen zu einer Eheberatung zu gehen? Ja, das habe ich ja auch schon alles probiert. Er möchte das nicht. Ja, was ist denn mit dem los? Und ich meine, man kann ja niemanden... Man kann niemanden zwingen. Nein, aber was ist denn mit dem los? Ich weiß es nicht. Also meine beste Freundin, die sagt auch, also die hat letzte Woche nochmal mit ihm gesprochen, sie sagt, sie ist eigentlich ein sehr geduldiger Mensch und auch immer ein Mensch, der... ja, gut alles analysieren kann und so. Sie sagt, es ist nichts aus ihm rauszukriegen. Er blockt einfach ab. Das sagt mir jetzt, als Außenstehender sagt mir das erstmal, der will nicht. Aus welchen Gründen auch immer, wer will nicht. Sonst, ich meine, du legst ihm ja alles hin. Der weiß das ja nur zu genau, wie du dich verhältst und was du sagst, dass du zurück möchtest. Ja, aber ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Also ich verstehe. Ich bin total verzweifelt. Ich will meine Kinder wieder haben. Ihn sowieso, aber... Ela, ich würde an deiner Stelle, wenn er jetzt nicht mit dir geht zu einer Eheberatung, geh du zu einer Beratungsstelle und such dir erstmal einen festen Gesprächspartner, damit du Rückhalt hast in der ganzen Sache. Ich versuche jetzt auch schon seit Jahren wieder eine Therapiestelle zu bekommen. Das ist hier bei uns, wo wir wohnen. Das ist kompliziert. Das dauert ja auch mal eine ganze Weile. Das haut überhaupt nicht. Also es klappt gar nichts. Ja. Ich weder einen Job noch einen Therapieplatz noch sonst irgendwie was. Deshalb würde ich vorschlagen, du machst alleine einen Termin bei der Eheberatung. Das sage ich immer wieder hier. Das kann man auch alleine machen. Je nachdem, was da dann besprochen wird, kannst du es ihm ja mal erzählen. Ich war da und wir haben das und das besprochen. Vielleicht kannst du ihn so ein bisschen aus der Reserve locken. Aber ich habe den Eindruck, dass du einfach einen kontinuierlichen Gesprächspartner, einen kompetenten Gesprächspartner auch an deiner Seite brauchst, der mit dir herausarbeitet, wie man an ihn herankommt, oder der, mit dem du herausarbeitest, dass du es vielleicht akzeptieren musst, wie es ist. Das sind ja nur die beiden Möglichkeiten. Ja. Deshalb werden wir dich jetzt nochmal zurückrufen, Ela. Und die Anna wird dir entsprechend alles an die Hand geben, wo du dich hinwenden kannst und mit wem du sprechen kannst. Das wäre super. Ja, du kannst nicht in der Wohnung sitzen und wie im Hamsterrad laufen. Das geht nicht. Na, ich habe zwar einen Hund, aber das ist jetzt auch nur einmal kurz draußen wieder rein, weil ich kann das einfach draußen nicht aushalten. Aber ja, hier drinnen auch nicht. Also ich kann nachts nicht schlafen. Weil da muss eine Entscheidung für dein Leben stattfinden. Im Moment hängst du ja im luftleeren Raum. Und das macht einen ja fertig. Das macht einen immer fertig, wenn man so leben muss. Meine Freundin, die können mir auch nicht mehr weiterhelfen, weil die sind auch mit ihrem Latein langsam am Ende. Also. Liebe Ela, wir melden uns gleich bei dir. Ja. Und alles Weitere dann im Hintergrund. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1:26 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit jemandem ja, natürlich nun tief zerstritten sind, ohne Hoffnung auf Versöhnung. Das kann sein mit den Eltern, mit den Geschwistern, vielleicht mit dem ehemals besten Freund, dem Ex-Partner oder vielleicht auch einem Arbeitskollegen. Erzählt uns, was genau passiert ist. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft natürlich gerne auch Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung an. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema für immer zerstritten. Heute geht's weiter jetzt mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Jasmin und Jasmin ist 23. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Guten Morgen, Jasmin. Um was geht's bei dir? Um einen bestimmten Fetisch. Oh, und um welchen Fetisch? Und zwar an den Haaren ziehen. An den Haaren ziehen? Genau. Also du stehst darauf, wenn man dir an den Haaren zieht? Genau. Beschreib mal, wie heftig muss man ziehen? Was muss man machen? Ja, schon richtig zerren. Also schon fast Haare rausreißen. Also jetzt mal ganz krass gesehen, du sitzt auf dem Boden und wir spielen mal gerne ein Rollenspiel, ich stünde hinter dir und würde dich über den Boden mit den Haaren ein paar Meter schleifen, das wäre es schon. Genau. Also es soll richtig, so richtig wehtun. Genau. Wie bist du drauf gekommen? Durch meinen Ex-Freund. Was hat der gemacht? Der hat es beim Sex so ganz leicht an den Haaren gezogen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir. Ja? Ja, genau. So war das eigentlich. Beschreib mal, das alles an. Beschreib mal, das tut ja, normalerweise tut einem das ja sehr weh. Was ist schön daran? Ich weiß es nicht, das erregt mich einfach. Naja, man kann das nicht richtig erklären. Das ist mir schon klar. Wie weit ist dein Freund denn dann gegangen? Er hat ja erstmal sachte angefangen. Ja, der hat auch nur leicht gezogen, also mehr war da auch nicht. Mhm. Hat denn schon mal jemand festgezogen? Genau. Wer? Jetzt habe ich im Moment eine Affäre. Ja. Und der zerrt richtig an den Haaren, also schon so richtig fest. Also so, dass es passieren könnte, dass da auch Haare rausgerissen werden? Genau. Und selbst das wäre dir egal? Ja, genau. Ist das ein Teil des sexuellen Vorspiels? Oder wie magst du das so in das erotische Spiel mit einbeziehen? Wie magst du das? Ja, ich könnte es den ganzen Tag haben. Ach so. Am liebsten wahrscheinlich genau im Moment des Orgasmus. Oder? Ja, am besten den ganzen Tag über. Na, du bist ja drauf. Noch, hast du noch was? Ich meine, das ist schon relativ ungewöhnlich, den ganzen Tag. Genau. Und zwar anspucken. Anspucken auch noch? Ja. Aha. Also, der optimale Liebhaber für dich, der zieht dir kräftig in den Haaren und spuckt dich währenddessen an. Genau. Wie hast du das bemerkt? Das kam durch den jetzigen, also mit dem ich die Affäre habe. Und der fing einfach so damit an? Genau. Ja. Der meinte, ob ich das mal ausprobieren möchte und ich habe halt nicht nein gesagt. Was ist das Schöne, anspucken oder Haare ziehen? Beides. Beides ein Muss. Ja, das heißt, eine richtig schöne Sexualität findet, kann für dich ohne diese Sachen nicht mehr stattfinden. Genau. Ja. Nun hast du mir ja erzählt, dass sich das so peu à peu entwickelt hat. Wie weit könntest du denn gehen, so in deinen Fantasien? Spielst du schon einige Dinge durch, was vielleicht noch dazukommen könnte? Also ich probiere eigentlich alles aus. Mhm. Ja, das heißt, was hast du denn schon ausprobiert? Also bis auf SM, so ziemlich alles. Naja, das ist ja schon ein Teil von Sadomaso mit den Haaren, finde ich. Mit den ja, Haaren okay. Ja. Also so ein bisschen Pipi machen? Noch nicht. Noch nicht, aber ist so im Bereich des Denkbaren. Genau. Ja. Dein jetziger Partner, wie hast du den kennengelernt? Nee, ich habe keinen Partner. Naja, also die Affäre, genau. Genau. Mhm, ja. Übers Internet. Ah ja. Und wie hast du den gesucht? Wir haben einfach angefangen zu schreiben und kamen dann auf das Thema und. Ach so, du bist nicht gezielt in irgendeinen Raum gegangen, wo bestimmte Fetische so angeboten werden. Das war mehr oder weniger ein Zufall jetzt. Genau. Ja. Du bist 23. Früher sowas nicht erlebt. Wenn du das jetzt vergleichst heute, so die Sexualität mit diesen Sachen und die Sexualität früher, wie würdest du das beurteilen, bewerten? Ja, früher war das halt eher langweilig. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen bei dir, dass sich das noch weiterentwickelt. Wenn du, mit Sicherheit? Ja, ich glaube wirklich. Wenn du sagst, wenn du schon so krass drauf bist, dass man dich durch das ganze Zimmer schleifen sollte mit den Haaren und das am liebsten den ganzen Tag, ja. Da sind die stillen Wasser noch tief, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich. Bitte? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, Jasmin, warum nicht? Also, es gibt ja fast alles im Bereich der Sexualität. Und wenn du jetzt einen Freund gefunden hast, eine Affäre gefunden hast, der das mitmacht und ihr beiden Spaß daran habt und ihm das auch Spaß macht, dir weh zu tun, dann ist es ja gut. Ja, durch ihn wurde es erst so extrem. Er hat dich ja ein bisschen hingeführt, ne? Genau. So habe ich es gerade auch schon verstanden. Könntest du dich in den auch verlieben? Weiß ich nicht. Das ist immer so die Frage, ob man... Also, ja? Ich weiß es nicht. Also, wie lange läuft das jetzt? Seit Februar. Ja, na gut, das ist so ein bisschen frisch. Ja, aber vielleicht ist es einfach auch nur eine heftige und gute Affäre und das war's dann auch. Ja, genau. Ne? So ist es eigentlich geplant. Ja, das ist doch auch alles im coolen Bereich. Jasmin, die sich gerne an den Haaren ziehen lässt, war das. Ich danke für deinen Anruf und ich finde. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar bekomme ich vielleicht ein Autogramm? Na klar, sehr gerne. Dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift und dann schreibe ich das gerne für dich auf. Okay. Jasmin. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Unsere Jasmin. So geht's. Hier ist Heidi. Heidi ist 51. Guten Morgen, Heidi. Ja, guten Morgen. Hallo Heidi. Was ist denn dein Thema? Ja, ich rufe noch zu dem Thema von Mittwoch an. Da bin ich nicht durchgekommen. Ja, Tabu Homosexualität. Ja, genau. Ja. Und zwar meine Tochter ist 26. Mhm. Und sie hat mir das also vor 6 Jahren mitgeteilt, dass sie jetzt eine Freundin hätte. Ist ein bisschen doof gelaufen damals, weil ich bin auch immer noch ziemlich krank. Lag da gerade noch schwer krank im Krankenhaus auf der Intensivstation. Oh. Ja. Das ist aber nicht die feine Art. Das hat sie so ein bisschen, weiß nicht warum. Also sie hatte sich da verliebt in ein Mädchen. Das war dann wohl, glaube ich, ihre erste große Liebe. Vorher hatte sie eigentlich die ganze Zeit immer nur kurzzeitige Affären mit irgendwelchen Männern, Freunde. Und du lagst auf der Intensivstation, weswegen? Ja, ich habe schon seit ich ganz jung war eine Darmerkrankung. Und bei so einer Untersuchung ist mir leider der Darm geplatzt. Oh. Und ja, ich wurde da 30 Mal operiert und ist also eine ganz lange Geschichte. Und ja, und aufgrund dieser Erkrankung habe ich auch damals unsere Tochter adoptiert. Und natürlich war dann immer so mein Favorit immer, sie wird mal heiraten und mal Kinder haben, ich werde mal Oma. Wenn man ja schon selber kein eigenes Kind bekommen kann. Und dann sagt die Tochter dir Armen auf der Intensivstation, nee, Mama, ich bin lesbisch. Ja, genau. So. So, da war ich natürlich nicht so besonders glücklich, schon alleine mit der ganzen gesamten Situation, die ja dann damals herrschte. Und Dieses Mädel, was sie da hatte, ja, war auch nicht ganz so unser Favorit, sag ich mal. Mhm. Sie hat die zwar immer mitgebracht. Die soll ja auch nicht euer Favorit sein, sondern ja, der Favorit genau. eurer Tochter. Aber unsere Tochter hatte sich da auch ein bisschen verändert, muss ich sagen. Also so ihr ganzes Verhalten, ihr ganzes Wesen, sie war nur noch weg und ja, na gut. Hat sich da so ein bisschen abgeschottet, kann natürlich auch an der Gesamtsituation gelegen haben, dass sie da auch nicht so mit fertig wurde. Hat sie zwar nie so geäußert, aber... Nun sind 6 Jahre vergangen. Ja, genau. Und also, wie ist die Stimmung heute? Dieses Mädel da, ich glaube, ein Jahr oder so gehabt. Mhm. Und dann erstmal war nichts mehr. Dann hat sie sich zwischendurch mal wieder nach Männern umgeguckt, aber es war überhaupt nichts. Mhm. Dann hatte sie jetzt mal kurzzeitig eine Freundin oder eine... Ja, das ist immer noch ihre Freundin, aber keine Lebensgefährtin mehr. Mhm. Warum, weiß sie auch nicht so genau und... Jetzt bin ich ganz gespannt zu erfahren, was du grundsätzlich zu der sexuellen Orientierung deiner Tochter denkst. Ja, ich war also zuerst eigentlich ziemlich unglücklich mit der ganzen Situation. Ja. Ja, muss aber sagen, dass mein Mann mich eigentlich immer auf die richtige Spur gesagt hat und hat immer gesagt, du denk dran, nicht wir müssen damit glücklich werden, sondern Tanja. Und eigentlich sollte sie auch, ja, egal wie, wir lieben sie und wir wollen eigentlich nur, dass sie glücklich ist. Ja, das ist dann nur und so sehe ich das eigentlich auch. Und deswegen habe ich eigentlich angerufen, weil da ja einige angerufen hatten, wo die Eltern da total ausgeflippt sind. Mhm, ich sag mal, ich war auch nicht glücklich mit der Situation. Ich hätte es auch immer anders gewollt, weil weil es eigentlich so normaler oder in Anführungsstrichen normaler ist. Ist es denn, Quatsch ist. Ist es jetzt so eine argumentative Umstimmung, die du da vollzogen hast? Oder findest du das mit dem Herzen jetzt auch so? Eigentlich auch mit dem Herzen, ja. Ja, doch, muss ich sagen. Dank deines Mannes. Ja, ich habe zwar eigentlich auch immer so gedacht, aber ja, weiß ich nicht. Ich habe mich da so ein bisschen reingesteigert zuerst und wie sieht das denn aus und wie erzählt man das den anderen? Mhm. Ich sag mal, meine Schwiegereltern wissen das zum Beispiel bis heute noch nicht, weil eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, das zu erzählen, sondern die Aufgabe meiner Tochter. Ja, genau. Das könnte sie Oma und Opa mal erzählen. Ja, also meinen Eltern hat sie das dann erzählt. Und wie haben die reagiert? Oh, ganz cool. Ganz cool. Ganz cool. Ja. Also die hatten das schon vermutet. Wir wohnen also gemeinsam, wir haben so ein Doppelhaus. Ja. Die kriegen dann natürlich alles hautnah mit, mit wem sie dann so weggeht oder so. Und da hatten die das eigentlich schon vermutet. Und weil die ja tagtäglich zusammen waren und sind natürlich auch nicht ganz weltfremd. Und die haben ganz cool reagiert und haben gesagt, wenn das so ist, ist das so und sie soll glücklich werden. Ja. Ja, und so finde ich das eigentlich auch. Es sollte jeder Mensch so leben, wie er es möchte und glücklich sein mit seinem Leben. Ne? Das ist so eine simple Aussage, so eine klare Aussage. Mhm. Und trotzdem gibt es immer noch so viele Menschen in Deutschland und vor allen Dingen auch auf der Welt. Wir sind ja in Deutschland schon sehr weit, in der Welt. Es gibt ja viele Länder, wo homosexuelle Menschen ins Gefängnis kommen oder die Todesstrafe denen droht. Mhm. Das scheinen diese simple Wahrheit scheint noch nicht so weit durchgedrungen zu sein. Nein. Es geht immer nur oft um das Glück des Menschen. Und wenn derjenige sich dafür so entscheidet, dann ist es der richtige Weg. Ja, und wenn sie einfach nur der Außenwelt zuliebe sich umorientieren würde und sagt, ich nehme mir jetzt irgendwie einen Mann oder so und ist damit todunglücklich, nützt da keinem was, ne? Ja. Was meinst du gerade in früheren Generationen? Die älteren Leute werden das vielleicht wissen, auch die Betroffenen. Mhm. Was für Dramen, Lebensdramen dadurch entstanden sind, weil die Menschen fremdbestimmt gelebt haben, in ihrem Herzen ganz anders gelebt haben, aber nach außen hin Scheinehen hatten. Gut, das gibt's heute auch noch immer mit den Scheinehen in vielleicht auch mehr oder weniger prominenten Kreisen, aber die Entwicklung ist trotzdem positiv, finde ich. Wenn auch langsam, aber sie ist positiv. Mhm. Und bei euch ist es nun auch gut gelaufen und interessant, dass der Papa eher da liberal war als die Mama. Meistens meine ich so persönlich, ist mein persönlicher Eindruck, sind die Mütter eher, die dann Verständnis haben. Mhm. Ja, aber ich hatte mich da wohl so ein bisschen reingesteigert, mal Oma zu werden oder ja, so. Ja, genau. Ja. Ja, aber vielleicht kann sie auch Oma werden. Sie kann ja ein Kind adoptieren, so wie du sie adoptiert hast oder ihr sie adoptiert habt. Naja, das sagt sie auch immer. Ne? Genau. Und obwohl sie zwischendurch mal so eine Phase hatte, dass sie plötzlich sagte, ich bin jetzt mit dem und dem irgendwie ein Freund, den sie schon länger kannte und wir sind jetzt zusammen, da habe ich mich schon gewundert. Ich denke, was jetzt? Mhm. Und da hat eigentlich, glaube ich, auch so den Ausschlag gegeben. Ich habe gemerkt, das stimmt irgendwie nicht, das kommt gar nicht so von ihr, so aus ihrem Herzen, sondern ich habe dann gemerkt, sie wollte, glaube ich, mir einen Gefallen tun. Ja, das und zu sagen, ich versuche es jetzt, mit einem Mann zurechtzukommen. Nein, das darf nie sein. Das ist genau, dir zuliebe. Genau, dann habe ich gemerkt, das kann ja nicht sein, dass sie das aus so einem Grunde versuchen will. Sie kann sich ja nicht umpolen oder... Genau. Lebt sie denn so in ihrem Umfeld, Freundeskreis, im Beruf und so, lebt sie da offen ihre sexuelle Identität? Ja, jetzt hat sie aber erst vor kurzem eine neue Stelle angenommen. Da weiß ich jetzt noch nicht, inwieweit sie das da schon erzählt hat. Ja. Aber eigentlich hat sie das so... Man muss ja auch nicht mit wem in Verhandlungen durch die Welt laufen. Ja, genau. Wenn es sich ergibt, dann erzählt man das und wenn nicht, dann hält man den Mund. Das ist aber ja. Die Stelle, die sie davor hatte, hat sie das, glaube ich, erzählt. Ja, da geht sie eigentlich so ganz locker mit um. Die wissen das auch alle, soweit ich jetzt informiert bin. Ne? Ich freue mich, Heidi, dass du auch so eine Entwicklung genommen hast und dass ihr jetzt doch da ein gutes Einvernehmen in der Familie habt. Mhm. Jetzt ist nur noch Oma und Opa von der anderen Seite dran. Die müssen jetzt auch noch informiert werden. Genau. aber du hast völlig recht, das ist ihre Aufgabe, das muss sie machen. Ja, genau, ja. So sehe ich das eigentlich auch. Ich sag mal, sie hatte jetzt im Grunde genommen keine Partnerin, nur diese lange Freundin, mit der sie jetzt auch in Urlaub fährt. Ich weiß nicht, ob sich da nochmal weiterentwickelt, das ist eine ganz liebe. Mhm. Und die geht ja auch ein und aus und also die ist einfach nett und lieb und das freut mich dann für sie. Mhm. Und ja. Mal schauen, wie es da so weitergeht. Also ich hoffe, dass du jetzt mit deinem Anruf vielleicht der einen oder anderen Mutter, die in eine ähnliche Situation ist, wie du vor 6 Jahren warst, so ein bisschen Mut gemacht hast und ihr so ein bisschen auf die Sprünge helfen konntest. Genau, wir sollen einfach nur daran denken, dass ihr Kind glücklich sein muss. Und das ist das Wort. Heidi, vielen Dank für den Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und Christoph 25. Guten Morgen, Christoph. Hallo Domian. Hallo Christoph. Deswegen hast du angerufen? Ja, und zwar, ich bin heute Abend nach der Arbeit, habe ich versucht, als Fluthelfer in Dresden zu helfen. Ich höre schon am Dialekt, dass du aus Sachsen kommst. Das ist richtig, ja, genau. Wie sieht es denn, da habe ich im Fernsehen gar nichts von gesehen heute, wie sieht es denn in Dresden aus? Naja, also es ist so, das Wasser in der Elbe steht sehr hoch und also was ich bisher gesehen habe, ich sag mal, ich bin heute halt durch Dresden gefahren auf der Suche nach Stellen, wo ich helfen kann und dort habe ich jetzt gesehen, also es gibt viele Stellen, wo das Wasser schon sehr hoch steht, kurz vor den Straßen und das ist ja jetzt so, dass derzeit steht die Elbe bei, glaube ich, 7,08 Meter. Es wird in den nächsten 2 Tagen noch erwartet, dass sie um 2 Meter weiter steigt. Das heißt, in Dresden wird es dann vermutlich in den nächsten Tagen schlimmer. Richtig schlimm, genau. Also wahrscheinlich, sie vermuten, dass es in etwa den Stand von 2002 erreicht. Unfassbar, es ist so erschütternd, wenn man diese Bilder im Fernsehen sieht, von Grimma zum Beispiel oder auch von Passau. Das ist ja unfassbar, sowas. Die teilweise sind ja 1, 2 Stockwerke komplett unter Wasser von den Häusern. Ja, richtig. Und bei uns steht es halt derzeit kurz vor der Straße und wenn es jetzt die nächsten 2 Tage noch 2 Meter steigen soll, das kommt ja jetzt alles die Elbe runter. Und also das kommt dann wahrscheinlich aus Tschechien oder so und das Du sagst, du bist Fluthelfer. Wie wird man Fluthelfer? Naja, ich wollte Fluthelfer werden. Also ich habe mich einfach heute auf der Arbeit mit einem Kollegen entschieden, gut, wir wollen helfen. So. Und daraufhin haben wir versucht, Informationen zu kriegen, wo können wir helfen. Und ja, da geht man auf die, zum Beispiel auf die Webseite von Dresden, nachdem man lange gesucht hat. Da steht dann eine Telefonnummer. So. Allerdings sind wir erstmal so, haben per Facebook und Twitter gesucht, ob irgendwo jemand Hilfe braucht, sind erstmal so ein bisschen rumgefahren, waren dann am Ende bei der Semperoper angekommen, dort wo halt stand, da braucht man Hilfe. Dann waren wir dort, da war aber nichts mehr, da war schon alles fertig. Dann haben wir gesagt, okay. Was war da alles fertig? Was hatte man da gemacht? Also da haben sie so halt also Sandsäcke, ja sozusagen, also eine Art Sandmauer aufgebaut, das sind nicht so klassische Sandmäcke, sondern so orangene Schläuche lagen da, halt so eine Mauer aus Sandschläuchen. Und da braucht man wirklich viele Leute für, ne, um sowas zu errichten. Ja, richtig, da braucht man viele Leute für. So, als wir da ankamen, war es aber schon zu spät, also haben wir gesagt, okay, wir gucken bei Twitter von der Stadt Dresden und dort stand, rufen die das DRK an. So, haben wir das DRK angerufen. DRK hat uns gesagt, rufen Sie das Bürgertelefon an. Haben wir das Bürgertelefon angerufen, hat das Bürgertelefon gesagt, ja, die einzige Information, die wir haben, ist, schreiben Sie eine E-Mail an die Feuerwehr, die organisieren das alles. Ja, also das hier ist ein bisschen Kuddelmuddel. Hast du den Eindruck, dass das nicht straff organisiert ist? Na, das war überhaupt nicht organisiert. Ja, ich höre es schon, Wir haben dann diese E-Mail geschrieben, Das war heute Abend um 8, so, oder 7:30 so ungefähr. Und ich habe bis jetzt keine Antwort gekriegt. Das kann man gar nicht verstehen, dass da nicht eine zentrale Leitstelle ist, die alles koordiniert und an die man sich dann wenden sollte als als freiwilliger Helfer. Ja, richtig. Vor allem die Telefonnummern, die auf irgendwelchen Webseiten stehen, die wissen nicht Bescheid. Die sagen einfach, gut, schreiben Sie eine E-Mail an die Feuerwehr. Schon mal eine E-Mail. Man steht draußen, will helfen, soll eine E-Mail an die Feuerwehr schreiben. Absurd. Ja, ja, klar. Natürlich. Und die antwortet nicht mal. Und das ist ja leider Gottes nicht, passiert ja nicht zum ersten Mal, auch nicht in Dresden zum ersten Mal. Das heißt, man muss doch gelernt haben, auch aus den anderen vorhergehenden Katastrophen. Ja, das sehe ich auch so, aber keine Ahnung. Also wenn das jemand weiß, dann wie das gehen soll, dann soll er das sagen. Also wir haben uns dann mit Twitter und Facebook versucht zu behelfen. Und wir sind dann immer so bei Twitter-Posts, haben wir halt gesucht, nach Hochwasser Dresden und dann bei Facebook gibt es so eine Seite, wie heißt die, Fluthilfe Dresden. Ja, aber das heißt im Klartext, dass ihr nur rumgesucht habt und noch nicht wirklich mit anpacken konntet, obwohl ihr es wolltet. Richtig, also das ist so, wir sind an, glaube ich, 4 oder 5 verschiedenen Stellen gewesen. Und bei der einen Stelle waren schon zu viele Leute, weil das halt nicht koordiniert ist. Da standen dort 100 Leute rum und vielleicht 30 konnten helfen. Die anderen haben daneben gestanden und gewartet. Dann die anderen Stellen, wo wir hingefahren sind, waren dann entweder, als wir ankamen, die Sandsäcke alle oder sie waren schon fertig mit allem, was sie machen wollten. Dann will ich mal hoffen, dass wenn es jetzt schlimmer wird, dass die Stadtverwaltung Dresden, vorab der Oberbürgermeister oder Bürgermeister, dass die das besser organisieren. Denn das ist ja nun toll, wenn Leute helfen wollen. Ich habe heute im Fernsehen gesehen, in einer Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt das war, da haben auch Tausende oder Hunderte, ich weiß nicht, es waren ganz, ganz viele Menschen, die haben so Reihen gebildet, um die Sandsäcke weiter zu transportieren. Und die hatten sich auch relativ schnell organisiert und haben das Schlimmste verhindern können. Also man kann schon viel unternehmen, wenn viele zusammenhalten und zusammenarbeiten. Ja, richtig, genau. Und bist du Dresdner? Ich bin Dresdner, ja, richtig. Hast du denn den Eindruck, dass der Hochwasserschutz in den letzten Jahren entsprechend gut ausgebaut wurde? Das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich erst seit knapp 2 Jahren in Dresden wohne und da noch nicht. Also doch nicht Dresdner. Bist doch nicht. Ja, ich bin hierher gezogen vor 2 Jahren. Also, kein waschechter Dresdner. Kein waschechter Dresdner. Also meine Mutter kommt aus Dresden, aber verstehe. Ja, ich nicht. Ja. Christoph, ich finde es toll, dass du hilfst. Achso, ich möchte gerne noch ein was sagen. Also am Ende haben wir wirklich einmal einen Container entladen können und da stand ein Feuerwehrmann daneben und den haben wir gefragt, wo wir uns informieren sollen. Und der hat uns gesagt, ja, weil das über die Stadt irgendwie nicht geht, sollen wir bei Facebook gucken. Also sprich, das ist scheinbar die einzige Anlaufstelle, die so der Stadt und der Feuerwehr bekannt ist, wo man gucken könnte, weil das halt das Einzige ist, was die halbwegs aktuell halten können. Und selbst da sind wir immer hinterhergefahren und zwar zu spät, als wir ankamen. Also wir waren alle schon fertig. Das klingt schon ziemlich desorganisiert und absurd etwas. So. Ja, also ich hoffe, dass das morgen besser wird. Also ja, wahrscheinlich. Man will auch nicht zu schnell Vorwürfe machen. Alle sind da überfordert und alle sind in Panik. Und da ist es vielleicht auch menschlich, wenn da auch einige Pannen passieren. Auf jeden Fall toll, dass du hilfst und deine Freunde, dass ihr helft. Und wollen wir hoffen, dass Dresden es nicht so schlimm erwischt wie die anderen Städte. Und schöne Grüße auch in alle anderen betroffenen Gegenden. Und hoffentlich sinkt das Wasser allmählich wieder. Aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass es auf keinen Fall noch mehr wird. Das ist ja schon mal... Für Dresden, wie gesagt, die Prognosen sehen nicht so gut aus. Ja, ich meinte jetzt für Süddeutschland, ja. Ja, für Süddeutschland auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr beruhigend. Also herzliche Grüße in die Hochwassergebiete und vielen Dank dir, Christoph, dass du angerufen hast und uns das ein wenig erzählt hast. Alles Gute und danke, für morgen viel Glück und Erfolg. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Und hier ist noch ein Christoph und der ist 52. Guten Morgen auch Christoph. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo Christoph. Folgendes. Ich wollte mal darüber reden, ich bin von Haus aus, bin ich ja katholisch, ne? Ich habe aber dann irgendwann die Konfession gewechselt, so im Mai, Juni 89 und bin dann evangelisch geworden. Aber von Haus aus bin ich katholisch und ich bin auch irgendwie auch dadurch geprägt worden. Und früher wollte meine Mutter immer, dass ich Pastor werde. Ich wollte das ja nie und ich habe das auch nie im Sinn gehabt. Aber meine Mutter hat mir das immer versucht einzureden, dass ich das werden soll. Aber ich wollte das nicht. Ja. Und ich hatte damals, da war ich 12, 13 ungefähr, eine Flamme gehabt, eine Freundin, eine Cornelia, die hatte schöne, lange, blonde Haare. Die haben mich angehimmelt damals, da war ich so 12, 13. Und da war ich im Krankenhaus. Und dann habe ich das im Krankenhaus den Ordensschwestern da erzählt. Die waren davon gar nicht begeistert. Und dann habe ich dann auch noch erzählt, Mutter sagt, ich soll Pastor werden. Und dann haben die gesagt, ich wäre dazu verpflichtet, zölibatär zu leben. Also ich so wär's dann, so wär's gekommen. Bitte? Ich sag so, wär's gekommen, wenn du dann katholischer Geistlicher geworden wärst. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe mich doch nie im Sinn gehabt. Ja, ja, ich ist mir schon klar. Ich bin sogar noch nach der Lehre in so einem katholischen Internat gewesen, und zwar in Bad Driburg. Ja? So Clemens Hofbauer Kolleg nannte sich das. Und da sollte ich das Abitur noch machen, aber nach anderthalb Jahren habe ich die Sache abgebrochen, habe ich das Handtuch geschmissen, weil mir die ganze klerikale Atmosphäre da auch nicht gepasst hat. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann stand ich dann am 1. Februar oder Ende Januar 82 zu Hause vor der Matte, und meine Mutter war auch sehr, sehr enttäuscht, dass ich das nicht zu Ende gemacht habe. Mhm. Das dann. Ja, auf jeden Fall. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes, Christoph? Nein, ich bin ja von Natur aus hetero, ne? Mhm. Das ist so, das war schon immer so und das bleibt auch so. Mhm. Nur irgendwie komme ich mir tatsächlich vor, ich würde in der Beziehung, was das Thema anbetrifft, leben wie ein katholischer Pastor beziehungsweise wie ein Mönch im Kloster. Warum? So kommt es mir vor, weil ich ja also definitiv keine Aussicht und keine Chance habe, da irgendwas in der Richtung umzusetzen. Jetzt bin ich ehrlich, ich war... Ich verstehe nicht genau, worauf du hinaus willst, Christoph. Was willst du uns damit sagen? Ja, es wäre schön, wenn ich auch, die realistische Aussicht und Chance hätte und Möglichkeit hätte, eine Frau an meiner Seite, die zu mir passt und die auch mir gefällt. Ach so, die hattest du bisher nicht. Nein. Warum hast du noch keine Frau? Du bist 52 Jahre alt. Warum gab es noch keine? Ja, ich hatte nur zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder musste ich mir eine Prostituierte mieten für Geld, die eine Möglichkeit. Hm. Oder ich mache von der Möglichkeit der Masturbation Gebrauch. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Aber was hat das jetzt mit der katholischen Kirche zu tun? Die katholische Kirche hat ja die katholische Moral, Sexualmoral immer gepredigt. Hm. Tut sie ja heute noch. Hm. Die hat ja immer dieses Dogma oder diese Moral, vertritt ja heute noch, dass Sexualität nur innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau stattfinden darf. Ja, genau. Und in erster Linie zum Zweck der Fortpflanzung. Genau, ganz genau. Ja. Und wenn man nicht und das lebt so tief in dir noch weiter. Ja, das ist einfach drin, diese Einstellung, diese Moral. Und hast du denn durch Mitarbeiter der katholischen Kirche im Sexuellen auch etwas Schlimmes erfahren? Ja, ich habe die Vermutung, dass da irgendwas gelaufen ist in der Richtung. Damals, als ich da in dem Krankenhaus war, aber ich kann nichts Konkretes jetzt sagen, weil weil es schon so lange her ist, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die das wunderbar hingekriegt, dass ich nicht nach dem Leben gucken darf und dass das Sünde ist und so weiter. Achso, aber es gab keinen Vorfall des sexuellen Missbrauchs. Ja, dazu möchte ich mich nicht äußern. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weiß ich jetzt nicht. Kann ich weder bestätigen noch verneinen. Ja, aber es ist ja nichts zumindest nichts in Erinnerung bewusst. Ja, so, das ist, ich weiß es nicht, kann mich da nicht festlegen, weiß ich jetzt nicht, sage ich jetzt nichts so. Lass mich mal fragen, wenn überhaupt etwas passiert wäre, wo hätte es bei dir in deinem Leben passiert sein können? Im Krankenhaus ist da was vorgefallen. Mhm. Mit den Ordensschwestern, und da war auch noch ein katholischer Geistlicher. Mhm. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Mhm. Da war mal was, und zwar weiß ich noch, ich sollte ins Mutterhaus, und dann sollte ich doch wieder nicht ins Mutterhaus. Ich weiß auch gar nicht, weil ich im Mutterhaus sollte. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon so lange her, und auf jeden Fall habe ich mit 16, 17, da war ich noch keine 18, nicht ganz, war ich über beide Ohren verliebt in eine Gabriele. Mhm. Und dann habe ich ihr versucht, einen Liebesbrief zu schreiben. Ich wusste gar nicht, wie man so einen Brief schreibt. Mhm. Und dann hat sie sich irgendwie verarscht gefühlt oder so. Und dann hast du dann mit mir Schluss gemacht. Das war Anfang August 78. Das heißt, Christoph, du hast in deinem ganzen Leben noch keine sexuelle Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht? Ja, entweder Prostituierte, aber das kommt ganz selten vor, oder ja, das andere, was da auch noch möglich ist. Also wenn Prostituierte, aber sonst noch mit keiner Frau geschlafen. Also, nein. Nein. Nun hast du mir gesagt, dass du im Jahr 1989 bist du ausgetreten aus der katholischen Kirche. Ich bin 87 ausgetreten und dann im Mai, Juni 89 dann rübergegangen. Ja. In die evangelische Kirche. Aber, weil ich dachte, aber da ist es ja, was Sexualmoral anbelangt, wesentlich liberaler. Wieso hast du das nicht aufnehmen können? Ja, ich meine, das andere, das steckt immer noch so tief drin. Deswegen frag dich gerade, nur weil man es dir früher so beigebracht hat, das glaube ich nicht, dass das so lange nachwirkt. Ich glaube, dass da schon was Ernsteres und Schwerwiegenderes vorgefallen sein muss. Ja, vermute ich auch, nur ich habe keine Beweise. Mhm. Und ich habe auch keine konkreten Erinnerungen. Mhm. Ich habe nur vage Erinnerungen, schwache Erinnerungen. Wie fühlst du dich in deinem Leben, so wie du es lebst? Ja, ich komme mir vor wie ein katholischer Pastor oder wie ein Mönch im Kloster in der Beziehung. Bist du unglücklich? Ja, ich muss dazu jetzt was sagen. Ich habe vor 2-3 Stunden war ich im Internetcafé und da habe ich mir erotische Bilder von Frauen angeguckt. Ja. Und da bin ich dann wieder auf den Appetit gekommen und am liebsten wäre ich mit der Nächstbesten, die mir über den Weg gelaufen wäre, ins Bett gegangen und hätte mit ihr zusammen. Aber die Wirklichkeit, die existiert nicht. Mhm. Die Frage war gewesen, ob du dich unglücklich fühlst. Ich höre daraus ja. Ich habe mich ja irgendwie auch mit der Zeit damit arrangiert. Mhm. Und ich habe einfach gelernt, damit zu leben. Hast du Freunde? Nee, also ich habe oberflächliche Kontakte und oberflächliche Beziehungen, aber richtige Freunde habe ich nicht. Das heißt, du führst im Grunde ein sehr einsames Leben. Ja, ja. Was machst du beruflich? Ich bin Frührentner. Ja. Und dann bin ich auch Dialysepatient. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe mich aber auch abgelenkt. Ich beschäftige mich auch mit anderen Dingen, mit ganz anderen Dingen. Zum Beispiel habe ich damit angefangen 1978, da bin ich in die Junge Union reingegangen und später in die CDU, da beschäftige ich mich dann mit Politik und mit Geschichte, mit deutscher Geschichte und Zeitgeschichte. Mhm. Und ich habe mir da in den 80er Jahren auch ein Ziel gesetzt, auch schon vorher in den 70er Jahren habe ich das im Sinn gehabt, aber dann erst richtig in den 80er Jahren, dass das geteilte Deutschland im West und Ost, getrennte, geteilte Deutschland, wieder zusammenkommen. Okay, das ist ja nur Gott sei Dank so gekommen. Aber nochmal eine Frage zu dir. Hast du denn in den vielen Jahrzehnten in der letzten Zeit, die letzten 20, 30 Jahre, hast du dich denn da mal, wenn es auch nicht erfolgreich war, in eine Frau verliebt, zumindest heimlich verliebt? Ja, ich habe mich schon mal in die eine oder andere verguckt. Mhm. Das ist schon vorgekommen, ja. Und bist du denn dann ein bisschen näher auch an die Frau rangegangen? Ja, es ist ja auch so, ich lasse keinen Körperkontakt zu. Ich lasse ja überhaupt keinen Körperkontakt dazu. Das Einzige, was ich zulasse, ist, ich gebe jemandem die Hand und sage guten Tag oder auf Wiedersehen. Hättest du denn die heimliche Sehnsucht, dass dich mal jemand streichelt oder in den Arm nimmt? Ich lasse es nicht zu, dass ich jemanden drücke oder in den Arm nehme oder umgekehrt. Oder dass ich jemanden küsse oder mich von einem anderen, jemand anders küssen lasse. Ich lasse es ja gar nicht zu. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber gibt es so die vielleicht doch heimliche Sehnsucht in dir, dass das mal passiert? Ja, ich meine, ich bin ein Mensch und jeder Mensch ist ein Sozialwesen und darüber hinaus auch ein Sexualwesen. Mhm. Und ich bin halt eben Sexualwesen Mann. Punkt. Und zum Sexualwesen Mann gehört auch die männliche Sexualität mit allem, was dazugehört. Mhm. Und wenn ich eine Frau sehe, die mir gefällt, dann empfinde ich was dabei. Mhm. Und dann also auch dann die Sehnsucht, mal dann diese Frau auch anzufassen oder von der Frau angefasst zu werden. Christoph, was du mir jetzt alles geschilderst. Das ist nicht alleine mit der theoretischen Sexualmoral der katholischen Kirche erklärbar. Weiß Gott nicht. Dann wären noch viel mehr Menschen in dieser Form davon betroffen. Ich glaube, es liegt tiefer und das ist schwerwiegender. Also du gehst davon aus, dass bei mir irgendwas vorgefallen ist. Vielleicht ist ja damals was sehr Schlimmes vorgefallen, was dich so verletzt hat, dass du so irritiert bist. Ich kann es ausschließen, aber ich kann es auch nicht beweisen, deswegen kann ich das auch nicht behaupten. Aber du warst nie mal bei einem Psychoanalytiker oder bei einem Therapeuten? Ja, das war ich schon. Ich war ja mal, schon in Therapie war ich ja schon, aber ich habe noch ein anderes Problem gehabt, das habe ich jetzt seit 8 Jahren und seit 3 Monaten nicht mehr. Ich habe früher getrunken. Ja, also ich bin Anfang Februar 2005 bin ich vom Alkohol weg. Aber auch das kann natürlich alles zusammenhängen. Ich mache einen Vorschlag, Christoph. Wir rufen dich jetzt, das heißt, meine Psychologin ruft dich nochmal an. Ich finde, da müssen wir noch ein bisschen weiterreden und das vertiefen. Und das macht ihr gleich im Hintergrund, ja? Gut. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Also ich leg jetzt auf. Du legst bitte auf, ja, Christoph. Alles Gute, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere erste Sendung dieser Woche. Friedrich Marquardt war in der Technik. Morgen melden wir uns wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.